In Weißrussland wurde die Botschaft der DEVRK eingerichtet. Eine Feier für die Eröffnung der Botschaft fand am 19. September in Minsk statt. Dazu wurden eingeladen die Persönlichkeiten von Regierung, Parteien, Parlament und gesellschaftlichen Kreisen in Weißrussland. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter des Außenministeriums der DEVRK und die in Weißrussland ansässigen Mitarbeiter verschiedener Einheiten der DEVRK. In der Botschaft wurde die Staatsflagge der DEVRK gehisst.